Deutsche Frauen und deutsche Männer und meine lieben italienischen Freunde. Wir sind heute zusammengekommen, liebe Freunde, um des Mannes zu gedenken, der heute die Schicksale unserer Heimat lenkt. Jenes Mannes, der uns überhaupt erst wieder neu die Heimat geschaffen hat. Dem Inneren, da versucht uns, neuen Machthaber auszugleichen, was sie nach außen vermitteln ließ. Im Inneren versuchten sie, die Herren zu spielen, versuchten sie zu unterdrücken, was ihnen nicht genehm war. Man gab die Ehre frei, verlor damit die Freiheit. Und ohne Freiheit und ohne Ehre kann kein großes Volk sein, muss ein Volk zugrunde gehen. Warum das so notwendig ist und so wie es die Aufgabe ist, der vom Staat eingesetzten Freihänder unter allen Umständen in den Lohnfragen führend zu sein und auszugleichen, für den Betrieb und seine Ruhe verantwortlich zu sein. So bitte ich die Deutsche Arbeitsfront, sich mit ihrer ganzen mächtigen Organisation leidenschaftlich in den Dienst dieses Planes zu stellen. Nicht für die Arbeiter, weltanschaulich allein zu schulen, sondern sie immer wieder auf das große Ziel hinzuführen. Der ist schlecht, der will es sein, der will zerstören, der will nicht was aufbauen. Der will es sein, der will zerstören. Wenn heute Deutschland gestaltet werden soll, dass die Arbeitsmannschaft wird, denn auch sie wird von einem Nationalsozialisten mit Leidenschaft und Willen geführt. Und deshalb folgt genau so.